Guten Morgen. Mein Name ist Gertrud Mönch. Deine Lehrerin, Frau Barthe, kennst du ja gut. Ich möchte dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen.